16, 8, herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Und draußen im Hotel am Ruhr langweilen sich die Damen nur, weil jeder den nicht Sehnsucht will. Ganz einfach so.